Wenn wir fortlaufend die Apostelgeschichte lesen, die Missionsarbeit der ersten Jünger, der ausgesandten Apostel, Gemeindebau, erkennen wir immer wieder, dass Nachfolge Jesu, Bekenntnis Jesu in dieser Welt nicht einfach ist. Wir haben es am Sonntag wieder uns von Open Doors vors Herz führen lassen, wie grausam es aussehen kann, wenn wir Jesus Christus von ganzem Herzen folgen. Aber das ist natürlich nichts Neues. Das ist schon immer so gewesen. Jesus sagt, haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen, in unterschiedlicher Weise. Im Hebräerbrief Kapitel 11 steht es auch. Wenn wir das lesen, zucken wir vielleicht ein wenig zusammen. Ich möchte uns das mal als Vorspann so sagen. Wo es ja heißt, dass durch den Glauben viele Königreiche bezwungen haben. Aber Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung auch wiederbekommen. Andere sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel gelitten, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Aber alle blieben sie beim Glauben. Die Nachfolge Jesu ist ja kein Spaziergang. Innerlich große Freude, außerhalb des Leibes manchmal großes Leid, Trübsal, Elend. Es ist uns nicht anders verheißen worden. Aber innerlich sollen wir festhalten im Glauben an Jesus Christus. Er trägt die Seinen durch. Er hat es versprochen und setzt auch hier im Hebräerbrief oder anderswo diese Gläubigen zu einem großen Segen. Manchmal ist der Segen größer, wenn die Trübsal groß ist. Je größer die Trübsal der Gläubigen äußerlich gesehen, desto stärker die Ausstrahlung für andere, dass Jesus lebt. Das war überall so und es ist auch heute so. Und wir stehen einander im Gebet ein, dass jeder festhält im Glauben, gleich welche Situation er durchwandert, dass er bei dem, wo er berufen ist, bleibt. Denn der Herr ist treu, er verlässt die Seine nicht und er lässt niemand versuchen über sein Vermögen. Das sind Worte Gottes, die dürfen wir auch für uns so wahrnehmen. Wir sind ganz fest davon überzeugt, dass überall da, wo auch ein übergroßes Leid zu sehen ist, Jesus Christus dabei ist. Und er die Gläubigen tröstet und ihnen hindurch hilft, damit andere erkennen können, dass man Gott nicht töten kann. Man kann den Leib töten, sagt der Herr Jesus, danach können sie nichts mehr tun. Deswegen bleibt im Glauben. Ich lese uns heute weiter aus der ersten Missionsreise des Apostel Paulus und Barnabas, Apostelgeschichte 14, Vers 8 bis 18, Loslösung von falschen Gottesdiensten. So habe ich das überschrieben. Sie waren jetzt unterdessen in Ikonion. Und da heißt es, sie mussten ja aus Ikonion dann fliehen, weil man sie auch dort steinigen wollte. Und dann kamen sie nach Lystra. Es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich aufrecht und auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern, samt dem Volk. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und obwohl sie das alles sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. In jeder Stadt geschah etwas anderes, um einen Anhaltspunkt, einen Einschnitt zur Verkündigung des Evangeliums zu finden. Es ging hier nicht um die Heilung, so wie viele das ja heute so auf den Leuchter stellen. Heilung, ein Zeugnis Gottes. Es ging nicht darum, dass hier ein Mann heil wurde. Es ging darum, ein Tor zu finden, anderen zu sagen: Schaut, das ist Gott. Ihr müsst euch bekehren von dem, wo ihr steht. Ihr müsst loslassen, was ihr gerade alles so bewerkstelligt. Und wir haben hier gelesen, dass Gott zwar in der Vergangenheit sich, was die Bekehrung der Heiden betraf, um sie gar nicht gekümmert hat. Das ist Gottes Weisheit, das verstehen wir nicht. Er hat sich nur um sein erwähltes Volk gekümmert. Die anderen hat er, würden wir menschlich sagen, erstmal links liegen lassen. Dadurch sind die in Bahnen gekommen und in Verehrung gekommen, die absurd waren, die völlig am Schöpfer vorbeigingen. Die einen hatten jene Götter, die anderen diese Götter, die einen Ahnenkult, die anderen folgende Zauberei. Und sie hatten Angst vor den Dämonen und so weiter. Und Gott ließ das alles zu, Jahrtausende lang. Weil er einen wunderbaren Plan hatte, dass die Heiden erst dann mit hineingezogen werden in die Erneuerung, wenn die Gnade in Jesus Christus offenbar geworden ist. Und das konnten wiederum dann die, die schon lange den Gott des Himmels verehrten, das Volk Israel, nicht verstehen. Die, die völlig fremden Göttern gedient haben und den Dämonen geopfert haben, die kommen jetzt durch Glauben aus dem Stand zu dem lebendigen Gott. Wir verstehen vieles nicht in der Schrift und wir sollten uns auch nicht die Mühe geben, es verstehen zu wollen. Wir werden es nicht begreifen, aber wir können dankbar sein, dass Gott niemand vergessen hat und dass er auch in der Missionsarbeit hier bei Paulus und Barnabas immer einen neuen Ansatzpunkt aufzeigt, indem er die Türen in einer gewissen Weise öffnet zu den Herzen der Menschen an den verschiedenen Orten. Diese erste Missionsreise des Paulus und Barnabas zeigte, dass Gottes Liebeswille, den Menschen in Ewigkeit zu helfen, sie von dem Rand des Abgrunds zur Hölle reißen wollte, so groß ist, dass er durch seinen Geist immer neue Wege seinen Boten offenbarte, wie sie das Evangelium von der Gnade weitersagen konnten. Wie sie den unterschiedlichen Menschen begegnen können. Das ist ja bei uns auch so. Auch wir, die wir missionarisch gesinnt sind und unterwegs sind, können nicht alle Menschen und zu jeder Zeit alle gleich ansprechen. Das ist unmöglich, weil die Menschen unterschiedlich sind. Sie haben unterschiedliche Hintergründe. Sie haben unterschiedliche Erfahrungen. Und so muss Gott uns auch leiten, dass wir immer den richtigen Ansatzpunkt finden für den jeweiligen Mensch. Nicht pauschal ihn einordnen wie den anderen, sondern jeden individuell. Das bedarf ein Hören auf Gottes Stimme, ein sich leiten lassen und dann hören, wo die anderen stehen, um ihnen wirklich segensreich begegnen zu können. Nicht, dass die Menschen in ihrer durch die Sünde abartige Prägung oder eben auch Handlung bleiben sollten. Sie sollten nicht so bleiben, wie sie sind. Nicht, dass sie nur innerhalb ihrer Wesensart, geprägt durch die Vergangenheit, den Glauben an Gott erfahren sollten, sondern sie sollten von der falschen Wesensart auch erlöst werden. Nicht nur innerlich, manche sagen ja auch heute, na Hauptsache ich glaube innen an Jesus und alles andere spielt keine Rolle. Nein, Gott und Jesus will uns auch lösen von den falschen Wesenszügen, die durch sündiges Leben entstanden sind. Die Gewohnheit, der Sünde zu dienen, dem Leib sündlich zu dienen, davon sollen wir gelöst werden. Nicht nur der Glaube, sondern die Veränderung in das Wesen Jesu ist wichtig. So hat auch Johannes in seinem ersten Brief geschrieben, 1. Johannes 1, Vers 9, wo es ja dann heißt, so wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Untugend ist ja eine Wesensart, der wir ausgesetzt waren und lebten, als wir noch nicht gläubig waren. Einfach drauf los. Was wir so empfunden haben, haben wir gemacht. Und das darf und soll anders werden. Eine Lösung von dem alten Wesen soll stattfinden können. Nicht nur der Glaube ins Herz. Dazu ist es aber wichtig und war es auch hier in Lystra wichtig, dass die Leute erkennen, da ist ein Gott, der alles total verändern kann. Da muss nichts bleiben, wie es war. Das Unmögliche soll möglich werden. Und das sollte ihnen vor Augen geführt werden. Sie sollen aus dem Gefängnis der Vergangenheit herauskommen und jetzt in ein neues Bild geprägt werden, nämlich in das Bild Jesu. Denn wo Jesus Christus in einem Menschen Gestalt gewinnt durch den Heiligen Geist, wird sein ganzes, auch äußeres Leben dadurch verändert. Es wird ganz neu gestaltet. Ich lese uns dazu mal zum Verständnis Epheser 4 zum Beispiel, Vers 1 und 2. Paulus schreibt hier, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld und ertragt einer den anderen in der Liebe. Das war ja vorher gar nicht möglich. Da galt ja das Faustrecht, der Stärkere gewinnt. Aber jetzt, neues Wesen, na, das habe ich ja gar nicht in mir. Demut, Sanftmut, Geduld und jetzt auch noch den anderen in der Liebe ertragen, das habe ich auch nicht. Da brauche ich den Zuspruch und die Wirkungskraft Gottes. Und das sollte Ihnen hier in Lystra deutlich werden. Da ist der lebendige Gott, der kann das alles machen. Ihr müsst nicht mehr eurer Prägung leben, durch die Sünde geprägt. Die Lystraner waren also ganz besondere Verehrer der heidnischen Gottheiten oder Götzen. Vor ihrer Stadt lag der Zeus-Tempel. Zeus, lateinisch auch der Jupiter genannt, galt als der große Schutzgott der menschlichen Ordnungen. Er sollte das Leben miteinander im Staate, in der Familie, in der Begegnung mit Gästen, überhaupt in der Gesellschaft ordnen. Es war den Lystranern bewusst, Vertragsbruch und Ehebruch straft dieser Gott mit großem Zorn. Der zu den Menschen redende Bote des Zeus war Hermes, lateinisch Mercurius. Den Namen kennen wir sicher auch. weil sie nun von der Furcht vor diesen satanischen Gestalten, diesen falschen Gottheiten standen, bedurften sie eine ganz besondere Art der Ansprache, um auf den wahren, lebendigen Gott und die Gnade in Jesus Christus hingewiesen zu werden. Sie sollten erkennen, man braucht sich nicht mehr zu fürchten, sondern Gott, der Schöpfer aller Dinge, ist ein Gott der Liebe. Er will segnen, er will verändern, er will Gutes tun. Er ist nicht derjenige, der nur auf Rache aus ist, sondern die Strafe, die der Mensch verdient hat, hat er auf seinen Sohn Jesus Christus gelegt. Jetzt ist das Tor offen, um gesegnet zu werden und auch verändert zu werden, gelöst zu werden. Ich denke noch so an die ersten Zeiten unseres Glaubenslebens, da war es uns immer ein Gebetsanliegen, dass wir nicht weiter so leben müssen wie zuvor. Dass wir nicht mehr aufbrausen müssen, nicht mehr neidisch sein müssen oder geizig. Dass wir nicht in großen Ausschweifungen leben müssen und so weiter. Sondern dass wir ein neues Wesen bekommen. Dass wir Dinge tun können, die wir vorher nicht tun konnten. Dass wir sogar Menschen, die uns auf die Füße treten, annehmen können. Das war vorher nicht möglich. Da separiert man sich, mit dem rede ich nicht mehr. Oder dem will ich gar nicht begegnen, den grüße ich auch nicht mehr. Ja, wer ist man denn? Nicht? So war das dann früher. Man schloss einfach die unangenehmen Leute aus. Aber Jesus hat das nie getan. Und so war es uns ein Gebetsanliegen, für jeden da zu sein. Niemand Übles nachzureden, niemand auszugrenzen, für alle da zu sein. Es sind ja manchmal Prozesse, das muss man erst lernen. Das geht nicht gleich von heute auf morgen. Aber der Herr weiß, wie er uns in diese Prozesse hineinbringt, damit wir Ja sagen. Wir ganz klein, er ganz groß. Und so sollte das ja hier auch in Lystra geschehen. Sie sollten merken, dass hier ein liebender Gott ist, dem sie sich total anvertrauen dürfen. Das Wunder an dem, der schon von Mutterleib an gelähmt war, dieser Mann, das war der Einstieg in die Erklärung, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Allmächtige, der Schöpfer aller Dinge und Erlöser aller Menschen zu den Menschen gekommen ist, um sie in seine Gegenwart zu ziehen. Die Lystraner, sie glaubten ja an eine höhere Macht, so wie viele Menschen sagen, eine Macht und Kraft der unsichtbaren Götter und wollten darum in den Handlungen von Paulus und Barnabas gleich eine Offenbarung ihrer Götter sehen und nannten ja sie dann Jupiter und Merkur. Sie wollten sie verehren. Ist ja wunderbar, dass die Götter zu uns gekommen sind, war ja noch gar nicht da. Wir haben immer Furcht haben müssen, aber jetzt sind sie da und augenscheinlich haben sie was Gutes getan. Dieser von Mutterleib angelähmte ist gesund geworden. Jetzt dürfen wir uns unseren Göttern vielleicht doch nahen ohne Furcht. Doch gerade durch dieses Wunder der Heilung des Lahmen sollte die Botschaft von der Loslösung von dem Falschen gehört werden. Interessant ist auch, wenn man das mal so nachstudiert, dass Lystra, diese Stadt, eigentlich übersetzt heißt Lösestadt. Lösestadt. Mit anderen Worten, ihr Lystraner, ihr sollt gelöst werden. Gelöst von der Furcht. Gelöst von eurem eitlen Wesen und Wandel. Jesus Christus ist gekommen, euch zu lösen und zu erlösen. In Lukas 13, Vers 16, da ging es ja auch um eine kranke Frau, die ganz verkrümmt lief, konnte nicht mehr aufrecht gehen. Und Jesus Christus rührte sie an, sie kam zu ihm, er rührte sie an und richtete sie auf. Die anderen regten sich darüber auf, weil das ja nun schließlich am Sabbat geschah. Und was sagte der Herr Jesus? Sollte diese nicht gelöst werden, die doch auch vom Abrahams Samen ist? Sie muss gelöst werden, nicht nur glauben, sondern sie soll gelöst werden von den früheren Erfahrungen des Lebens. Was ganz Neues. Man muss das ja gar nicht mehr alles tragen, was wir früher getragen haben. Im Blick auf Heilung sage ich ja immer, alles, was uns hindert, Jesus zu folgen und zu dienen, muss weg. Alles, was uns nicht hindert, Jesus zu dienen und zu folgen, kann bleiben. So wie bei Paulus. Er hatte einen Pfahl im Fleisch. Hinderte ihn gar nicht, im Gegenteil. Das Evangelium konnte er noch viel besser verkünden dadurch. Aber alles, was uns hindert, Jesus zu folgen, muss weg. Und darf weg. Eine neue Erfahrung. Und das sollten die Lystraner hier auch gemacht haben. Jesus Christus hilft nicht nur weiter auf einem schwierigen Wege oder in einer schwierigen Lebenslage, sondern er ist gekommen, uns aus dieser schwierigen Lage herauszuholen. Er lässt uns nicht nur weitermachen, so wie bisher, und gibt uns Kraft, damit wir das besser überwinden können, sondern er löst uns von diesem Problem, was uns immer ein großes Problem gewesen ist. Er löst nicht immer das Problem, sondern uns von dem Problem. Das Wunder der Gesundheit geschah ja durch Glauben. Auch das sollte mitbekommen werden. Obwohl dieses Wunder der Gesundheit als ein Einstieg zum Zeugnisgeben von der Gnade gegeben war, sollte doch auch festgestellt werden, dass die neue Hilfe durch Glauben erreicht werden kann und soll und nicht durch Werke. Es war eine ähnliche Situation wie in der Apostelgeschichte 3, ab Vers 6, wo Petrus und Johannes nach Pfingsten hinaufgingen zum Tempel und fanden einen gelähmten Mann an der Tür der Schönen sitzen. Und dieser erwartete auch etwas von Petrus und Johannes, dass er etwas von ihnen bekäme. Und wenn wir das weiter lesen, dann sehen wir, dass ja Petrus sagt, nun schau uns mal an. Schau uns mal an. Willst du etwas haben? Im Namen Jesu Christi steh auf. Das heißt, und der stand auf. Der glaubte und stand auf. Ist es nicht verwunderlich? Uns kann man manchmal Zusprüche geben, wir machen es einfach gar nicht. Wir lesen in der Bibel, aber ich spüre ja was anderes. Der stand auf, er glaubte diesem Wort und wurde gesund. Als Paulus auch hier diesen Mann in Lystra ansah, merkte er, haben wir gelesen, er merkte, dass der Kranke etwas glaubte und erwartete. Er erwartete, dass ihm geholfen wird. Er wusste nur nicht wie. Aber hier war eine Voraussetzung gegeben, und das sollten die Lystraner miterleben, dass durch den Glauben an das, was die Apostel dort sagen, von Gott und Jesus Christus, eine neue Kraft eintritt, die alles ändern kann. Paulus merkte, dass der Kranke etwas von ihm wollte und dass er glaubte, ihm könne geholfen werden. Er glaubte das. Und darum sprach der Apostel mit lauter Stimme, so dass die anderen das alles mitkriegten, stell dich aufrecht auf deine Füße. Die sollten das ja alles mitkriegen. Das war eine Missionsart in Lystra, die an anderen Orten nicht so verlief. Aber hier musste es so sein. Und tatsächlich sprang, also das Wort sprang, das kann man sich gar nicht vorstellen, einer, der immer gelähmt ist, wie kann der plötzlich springen? Aber das war so eine Kraft, der sprang auf, als ob nie was gewesen wäre. So dass andere möglicherweise auch dort sagten, naja, vielleicht hat er nur gemimt, krank zu sein. Ja, der war vielleicht gar nicht krank. Denn wer kann denn so schnell aufspringen? Aber Sie sollten merken, das ist bei Gott, der Ihnen nun verkündigt worden ist und der in Jesus Christus das Heil auch für Sie gebracht hat, alles möglich. Glaube an den Herrn Jesus ist die Kraft zur Einnahme seiner Zusagen und seiner Verheißung und zur Loslösung von den Bindungen, die uns bisher festgehalten haben, die uns nicht befähigt haben, Gottes Stimme zu hören, anzunehmen und Jesus zu folgen. In Markus 9, Vers 23 sprach der Herr zu dem nach Heilung und Loslösung suchenden Vater für seinen besessenen Sohn. Er suchte ja nicht nur den Glauben, dass Gott da ist, sondern er suchte die Lösung, Loslösung von diesen Kräften der Finsternis. Und Jesus sagt, ja, wenn du glauben kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Dann findet auch in deinem Leben die Loslösung statt. Wenn du Gott glaubst, wenn du dein Leben ihm anvertraust. Oder in Matthäus 8, Vers 13, wo der Herr zu dem römischen Hauptmann, der für die Gesundheit seines Knechtes bat, sagte, geh hin, dir soll so geschehen, wie du geglaubt hast. Dann wirst du Kräfte erleben, die dich lösen von dem, was dich bisher immer runtergezogen hat. Du kannst lieben, wo du gehasst wirst. Was ganz Neues. Man wird gelöst. Du kannst geben, wo dir zuvor etwas genommen wurde. Ganz neu. Oder denken wir, es gibt da noch andere Stellen, Matthäus 9, Vers 2, wo Jesus auch sagte zu denen, zu den Freunden, die ihren gelähmten Freund brachten und durch die Decke des Hauses durchließen, als er ihren Glauben sah. Da wurden die Kräfte frei der Veränderung. Nicht nur Veränderung im Leib, auch Veränderung im Wesen. Oder in Matthäus 9, 22, diese Frau, die 12 Jahre den Blutgang hatte und im Glauben zu Jesus kam, sein Kleid anrührte. Dein Glaube hat dir geholfen. Die Kraft ist frei geworden, damit du jetzt ungehindert mir folgen kannst. Oder in Vers 29, auch Matthäus 9, wo Stumme und Blinde da waren und die auch Heilung suchten. Einfach, sie wollten Jesus kennenlernen, ihm nachfolgen. Jesus rührte sie an. Euer Glaube hat euch geholfen. Die Lystraner sollten das feststellen, es geht hier nicht mehr um Werke, was sie ständig tun mussten für den Zeus. Sie mussten immer Opfer bringen, ihn gnädig stimmen. Hier geht es jetzt um Glauben und Vertrauen. Und das sollte ihnen bewusst werden. Ihr dürft euch abwenden von dem zornigen Zeus, dem ihr dort immer wieder dient, und hin zu dem liebenden Gott, dem Schöpfer, der euch eigentlich ja auch schon immer versorgt hat. Er war es, der euch Regen gegeben hat, fruchtbare Bäume, der euch Essen gegeben hat und ihr habt euch sogar daran gefreut. Er war das. Und er sagt, ihr dürft jetzt auch nicht nur für die Zeit, sondern für die Ewigkeit zu ihm kommen. Ja, das sind auch alles Aussagen, die unser eigenes Leben ansprechen. Darum steht ja auch im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben ist es ja unmöglich, Gott zu gefallen oder zu Gott zu kommen und zu erfahren, dass er all denen, die zu ihm kommen, ein Vergelter sein wird, ein Belohner sein wird, ihnen das gibt, was er zugesagt hat. Glaube ist die Bereitschaft, Gottes Hilfe anzunehmen. Wenn ich glaube, bin ich bereit, es anzunehmen. Wenn ich zweifle, bin ich nicht bereit, die Hilfe Gottes anzunehmen. Weil ich ja sage, nur so weit könnte Gott gehen. Da geht er nicht hin. Das schafft er nicht. Dann erfahre ich es auch nicht. Aber der Glaube ist das, was die Tore zur Ewigkeit und zu den Geschenken aus dem Himmel öffnet. So wie es im Epheserbrief steht, ihr seid mit himmlischen Gütern gesegnet. Ach, das sollten wir doch viel mehr verstehen und damit auch Gott ehren. Der Glaube wird sich auch bei der Wiederkunft Jesu beweisen. Wir kennen ja auch dieses Gleichnis von den Jungfrauen. 5 waren bereit, andere 5 waren nicht bereit. Als der Bräutigam kam, waren die einen draußen, die anderen drin. Was heißt denn bereit? Sie haben geglaubt, dass er ganz bestimmt kommt. Das haben die. Und weil sie das geglaubt haben, waren sie auch bereit. Sie hatten auch Reserveöl dabei, wie das in dem Gleichnis dort heilt, um ihre Lampen dort wieder neu zu entfachen. Bereit. Sie haben geglaubt und fanden den Eingang in das Himmlische. Alle Loslösung und Empfang der göttlichen Verheißung, und das ist für uns in unserer Zeit ja auch sehr wichtig, sollen die Machenschaften der Finsternis, die Machenschaften des Satans, die Machenschaften der Hölle entlarven. Je mehr wir als Kinder Gottes, je mehr die in Lystra sich nun auf diesen lebendigen Gott verließen, desto mehr würde die Finsternis entlarvt und gestraft werden. Ja, den Zeus, den hätten sie dann stehen lassen können. Der taugt nichts. Das würde dann offenbar, wenn sie diesen lebendigen Gott annehmen, der alles verändern kann. Und wenn wir Jesus Christus so zulassen, wie er wirken will, wird das Böse gestraft. Und es wird entlarvt. Es kommt ans Licht. Die Heilung dessen, der an der Türe zum Tempelplatz in Jerusalem saß, war ein Wunder, was offenbar machen sollte, dass Jesus Christus der Herr ist. Die Juden auf dem Tempelplatz, wo Petrus nachher geredet hat, die sollten doch feststellen, der Messias ist jetzt da. Also die Heilung, das war nebenbei. Aber sie hat etwas bewirkt. Die Leute guckten und hörten auf das, was da nun geschehen ist und was jetzt die Apostel zu sagen hatten. Der Messias ist da. Ihr habt doch die Bibel gelesen. Ihr kennt das. Es ist da. Das war das Zeichen für die Juden. Und das Wunder in Lystra sollte zeigen, dass Gott auch die Erlösung für die Heiden, nicht nur für die Juden, gebracht hat in Jesus Christus. Allerdings, wir sind manchmal, und so war es bei den Lystranern auch, wir sind von dem alten Leben so geprägt, dass wir die gute Botschaft hören und machen doch weiter, wie zuvor. Weil die Gewohnheit in unserem Leben so stark ist, das haben wir immer so gemacht und das machen wir weiter so, da kann es keine Veränderung geben, denn jede Veränderung birgt in sich für mich dann eine Unsicherheit. Hier bin ich sicher, das habe ich immer gemacht, das mache ich auch weiter. Wer weiß, was daraus wird, wenn ich jetzt diesen Weg ändere. Nicht? Die Lystraner, die wollten zwar auf den Machtbeweis göttlicher Art eingehen, aber sie wollten es nach ihrer Gewohnheit tun und jetzt Paulus und Barnabas als Götter ehren. Also sie waren ja nicht abgeneigt, Gottesdienst zu tun. Ja, das machen wir jetzt sogar noch mehr als zuvor, in der Weise, die wir kennen. Und so ist das auch manchmal im Christentum. Wir wollen Gott noch mehr dienen, in der Art, die uns bekannt ist. Aber wir dienen dann falsch, wenn wir uns nicht von der Art, die Gott bekannt ist, bewegen lassen. Und die Lystraner, sie hörten die frohe Botschaft des Evangeliums, sie waren Feuer und Flamme. Ja, wir wollen Gott dienen. Ja, holen wir gleich noch einen Stier her und den opfern wir. Das ist ja wunderbar, dass Gott so nahe gekommen. Tja, und da musste ihnen gesagt werden, das ist falsch. Ihr müsst gelöst werden von eurem Gottesdienst und eurer Vorstellung, wie man Gott dient. Ihr müsst ganz neu euch beschenken lassen. Dieser Zustand, der hier offenbar geworden ist, gleicht ja vielen frommen Menschen, die sich auch Christen nennen. Sie wollen durch die Machterweise Gottes gerne noch emsiger im Gottesdienst und aufopferungsreicher werden, aber nicht gelöst werden von ihren Vorstellungen, nicht gelöst werden von ihren Gewohnheiten. Innerhalb ihrer Vorstellungen und Gewohnheiten wollen sie noch mehr Gott dienen. Das ist ein Bild, das uns auch helfen kann in unserer Zeit. Wir können Gott nicht dienen. Als Josua das Volk Israel ins Land gebracht hat oder an der Grenze des Landes stand, und dann heißt es nachher, ja, was wollt ihr denn nun tun? Ja, wir wollen auch Gott dienen. Na, ihr könnt gar nicht Gott dienen. Wer kann denn Gott dienen? Wer hat die Kraft, Gott zu dienen? Und Gott braucht unseren Dienst doch gar nicht. Sondern er muss uns dienen und dadurch sich selbst. Das ist was Neues. Ihr könnt Gott gar nicht dienen. Das war vielleicht ein Schock erstmal auch für das Volk Israel. Wieso? Wir kennen doch die Gebote. Ja, naja. Aber wenn Gott euch nicht die Kraft gibt, ist es nulle wehr. Da passiert gar nichts. Ihr ordnet das so ein, wie es nicht gut ist. Ihr hört die Worte, aber ihr übertragt sie in eure Möglichkeiten. Und das ist kein Gottesdienst. Gottesdienst ist der Dienst, den Gott selber ermöglicht. Das sollte den Lystranern ganz deutlich werden. Paulus rief in diese Menge hinein, dass es gerade ja um die Loslösung geht. Wir sind doch Menschen gleich wie ihr. Opfert uns nicht, sondern wir sind gekommen, dass ihr euch bekehrt jetzt zu dem Gott, der euch gedient hat in seinem Sohn und der euch dienen will, zu dem neuen Leben im Heiligen Geist. Er wollte eigentlich sagen, es geht jetzt um euch. Es geht nicht um mich. Es geht um euch selbst. Ihr sollt losgelöst werden. Ich dachte so dabei an die Frage des Petrus am Ende des Johannesevangeliums 21, Vers 22, als er plötzlich den Johannes sah. Herr, was wird denn mit diesem da, mit dem Johannes? Was sagt Jesus? Das geht dich nichts an. Folge du mir. Nein, es geht doch um dich. Es geht hier nicht um Johannes, sondern um dich geht es. Dachte ich, ja, so ist das bei mir auch und bei uns auch. Es geht um uns persönlich. Ja, es ging nicht hier um Paulus und Barnabas, sondern ihr Lystraner. Das geht um dich, um euch. Oder denken wir an den reichen Jüngling, der dann auch kam in Matthäus 19, und Vers 16 dann sagte, was muss ich denn tun? Ja, so geht es nicht. Und dann sagte der Herr Jesus, ja, ich sage dir, schieb alles beiseite, verkauf's, folge mir nach. Es geht jetzt darum, du kannst keinen Gottesdienst vollführen. Und wenn ich dir 10 Sachen noch sagen würde, das klappt alles nicht. Du musst mir nachfolgen. Das ist Gottesdienst. Aber das zu verstehen, um aus der Gewohnheitsgleise erstmal herauszukommen, widerstrebt dem natürlichen Menschen. Der Herr hat immer wieder unterschiedliche Wege, dem Einzelnen so zu begegnen, dass er es verstehen kann. Auf Zypern, wo sie zuerst waren, Paulus und Barnabas, da wurde der falsche prophetische Geist gestraft. Da war ja einer, der hat zwar auch immer prophetisch geredet, aber er wurde gestraft. Und durch die Kraft des lebendigen Gottes wurde er blind, konnte erst mal 3 Tage nicht sehen. Und das kriegte dann der Statthalter mit und bekehrte sich. Da ist die richtige Kraft. Nicht bei dem Gesäusel des falschen Propheten. Da ist die richtige Kraft. Das war der Weg, um dort auf Zypern einen Eingang zu finden. In Antiochien, in dieser Gemeinde, die ja aus Juden und Heiden bestand, wo ja Paulus auch vorher in die Synagoge gegangen ist, da kam er auf einem anderen Weg. Und zwar, indem er ihnen zeigte oder sie herausforderte, was sie wissen über die Bibel. Habt ihr das nicht gelesen? Wisst ihr nicht, dass der Messias verheißen ist und wie er kommen wird? Wisst ihr das nicht? Er erzählte die ganze Geschichte Israels. Das hat er hier jetzt bei den Lystranern nicht gemacht. Aber dort in Antiochia hat er das gemacht. Er setzte an dem Punkt an, durch den Heiligen Geist, wo eigentlich eine Voraussetzung da war. Und die lehrenden Juden mussten erneut an das ganze Wort Gottes erinnert werden. Die ganze Geschichte wurde erzählt, von Anfang bis zum Schluss. Denn wer nur Teilen des Wortes Gottes Raum gibt, wird verführt und verführt andere. In Ikonion war es wieder anders. Da gab es ja viele gesetzlich geprägte Juden, die wollten ja auch Gottesdienst üben. Aber diese Gesetzlichkeit wurde dort gestraft. Einige haben das angenommen. Sie dachten, ach, jetzt hatten wir es schon ergriffen. Wir haben doch alles gemacht. Und andere lehnten einfach das ab. Die einen haben es ergriffen, das Heil in Jesus, die anderen lehnten es ab. Die Gesetzlichkeit musste offenbar gemacht werden. Denn in Johannes 5, Vers 46 sagte Jesus ja auch, wenn ihr Mose glaubt, wenn ihr das wirklich glaubt, da geht es nicht um Gesetzlichkeit, dann glaubt ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Das heißt, die Gesetzlichkeit der Menschen will wohl andere lehren, glaubt aber selber nicht mehr an die Verheißungen Gottes. Das sind so alles Dimensionen, die auf dem Weg der Mission mitspielten, in der Begegnung mit den einzelnen Gruppierungen. In Lystra war es nun der Götzendienst, der gestraft worden ist. Es sollte offenbar werden, dass alles, was nicht durch Jesus Christus zu Gott kommen will, Götzendienst ist. Alles, was nicht durch Jesus Christus zu Gott kommen will, ist Götzendienst, ist falsch, fällt der Verdammnis anheim. So heißt es ja auch in 1. Johannes 3, Vers 8, da komme ich dann auch so langsam zum Schluss, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Werke, die Machenschaften des Teufels zu zerstören. Mit anderen Worten, zu lösen, die Loslösung zu geben. Denn die Werke und Machenschaften des Teufels haben sich niedergeschlagen auf jedes Leben des Menschen. So wie Paulus sagt, dass ich nicht tun kann, was ich eigentlich tun will. Ich bin von diesen Machenschaften der Macht der Finsternis bewegt. Jesus ist aber gekommen, dass diese Bewegung aufhört, dass eine neue Bewegung in unserem Leben einsetzt. Was ich vorher gemacht habe, das mache ich nachher nicht mehr. Die Finsternismacht soll als verführerisch und verderblich entlarvt und gestraft werden. Darum gilt für Kinder Gottes, die sich durch den Glauben an Jesus Christus lösen ließen, von dem Falschen gilt dieses Wort auch im Epheserbrief, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Straft sie vielmehr. Lieblosigkeit ist zum Beispiel auch ein unfruchtbares Werk der Finsternis. Es sind alles Geiz, Neid und Hurerei, sind alles Werke der Finsternis und die bringen keine Frucht vor Gott. Und das heißt, straft sie vielmehr, womit? Mit Worten? Nein, mit dem neuen Wesen, dass ihr das nicht mehr braucht. Dazu braucht es unbedingt eine Vollmacht und diese Vollmacht sollten die Lystraner erkennen. Lystra, der Ort oder Lösestadt genannt, dort sollte deutlich werden, dass Jesus Christus dieser Sieger über alle finsteren Mächte ist, dem es nun gilt, nachzufolgen. Im Kolosserbrief wird das ja nochmal deutlich gesagt, was geschehen ist durch Jesus Christus, wie er mit der Finsternismacht umgegangen ist. Kolosser 1, 13 lese ich erstmal und dann Kapitel 2, Vers 15. In 1,13 steht, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Also zwei ganz unterschiedliche Städte. Ja? Und Kapitel 2, Vers 15, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Dieser Triumph in Christus. Das soll das Leben der Gläubigen auch zeigen. Dass hier etwas geschehen ist durch die Macht Gottes, was vorher nicht geschehen konnte. Und dass dadurch der Teufel mit seinen Machenschaften entlarvt und verurteilt wird. Paulus zeigte also den Lystranern auf, dass Gott der Vater in Christus bereit ist, zu aller Zeit für die Menschen zu sorgen. Er hat gesorgt in der Vergangenheit für das äußere Leben und dass er auch jetzt für das innere Leben, und zwar im Blick auf die Ewigkeit, sorgen will. In Vers 18 wird deutlich und danach in den Folgeversen, dass die Verfolgungskraft immer da zunimmt, wo eine totale Lösung vom Alten gefordert oder sogar angenommen wird. Das heißt, je mehr wir Jesus ausgeliefert werden und sind, desto stärker werden die Kräfte der Anfechtung in dieser Welt. Aber sie können nicht siegen. Aber es wird offenbar, dass sie toben und nichts erreichen. Dass sie auch in Nordkorea die Christen ins Gefängnis bringen können, foltern können, aber sie erreichen nicht, den Strahl der Liebe Gottes aus ihren Augen zu löschen. So wie es die Frau gesagt hat, diese Liebe, dieser Strahl, der war immer da, bei allen Übelkeiten, die sie erlebt haben. Und dadurch sind Menschen zum Glauben gekommen. Hier und überall soll deutlich werden, dass es keine Loslösung vom alten Wesen geben kann, außer durch Gott in Jesus Christus allein. Und das rief ja bereits Petrus, der ja vorher ein schwieriger Mensch war, auch in der Nachfolge Jesu, nach Pfingsten aus. Da hat er diese Wahrheit so auf den Tisch gelegt und gesagt, es ist in keinem anderen Heil, ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie selig werden sollen. Vorher war er immer der, der vorpreschte. Ne? Er hat gleich das Schwert rausgezogen, ich werde meinen Herrn verteidigen, dem haue ich das Ohr ab da und da mache ich das und das. Ja? Nein, nein, der Herr hat gesagt, so geht das nicht. Glaubst du nicht, ich könnte mir 12 Legionen Engel rufen? Da brauche ich dich doch nicht, da mit deinem Schwert. Sondern du brauchst mich. Ich will dein Leben verändern. Und das hat er nachher bekannt. Tatsächlich, es ist in keinem anderen Heil, außer in dem Namen Jesu. Denn wen der Sohn frei macht, Loslösung, der ist echt frei. Wer sich nur befreien lässt durch eigene Kräfte oder durch andere, der ist in Wahrheit nie frei. Amen.